Sendungen, in denen Kriegsgefangene zu ihren Angehörigen sprachen oder in denen nur die Namen von Kriegsgefangenen verlesen wurden, waren ein ganz starker Anreiz für viele Deutsche, alliierte Sender zu hören. Für die Sowjetunion kam noch hinzu, dass die deutschen Behörden alle Briefe und Postkarten von Kriegsgefangenen verschwinden ließen, um den Eindruck zu erwecken, kriegsgefangene Soldaten würden von den Sowjets sofort umgebracht oder schwer misshandelt. Formal besaßen die deutschen Emigranten bei den Moskauer Rundfunkanstalten einen größeren journalistischen Freiraum als etwa bei der BBC in London. Sie durften Kommentare schreiben und auch live sprechen. Das war nur deshalb möglich, weil die kommunistischen Emigranten die Selbstzensur so verinnerlicht hatten, dass eine staatliche Zensur überflüssig schien. Das bestätigt auch Leopold Grünwald, der nach dem Krieg als Journalist in Österreich arbeitete und sich nach dem Prager Frühling 1968 vom Kommunismus abwandte. Mit Zensur mussten wir natürlich rechnen. Wir haben ja meistens Selbstzensur ausgeübt. Wir wussten ja ungefähr, was für die sowjetische Führung tragbar war, was nicht tragbar war. Es gab da die Einrichtung, dass es gab Bevollmächtigte des Exekutivkomitees der Komintern, die die Sendungen gelesen haben. Die musste man ihnen rechtzeitig vorher einreichen. Und die haben dann also die Sendung mit ihrem Visum gezeichnet, dass sie okay ist. Wegzensuriert wurde eigentlich sehr wenig, weil, wie gesagt, schon eine Selbstzensur vorangegangen ist. Wir haben uns natürlich bemüht, eine richtige Darstellung der Lage zu geben. Wir haben zum Beispiel nicht die Rückschläge der Roten Armee irgendwie beschönigt. Um deutlich zu machen, dass die Anti-Hitler-Koalition den deutschen Truppen weit überlegen war, kamen verschiedene Fachleute zu Wort, die zum Beispiel darauf hinwiesen, dass den Deutschen kriegswichtige Rohstoffe fehlten. Wir hatten auch einen Militärfachmann, Robert Korb, Mitglied des Politbüros der Partei, der schon früher sehr eingehend mit militärischen Dingen befasst war und der sehr konkret anhand der Frontlage erstens einmal die Frontberichte des General Dietmar, der damals allgemein im deutschen Rundfunk für die militärische Beurteilung zuständig war, widerlegte und dessen Kommentare besonders deshalb interessant waren, auch für die Hörer, soweit wir später auch noch feststellen konnten, weil wir aufgrund der Kriegsgefangenenaussagen genau ermitteln konnten, wo besonders viele sudetendeutsche Divisionen oder Regimenter standen und er die Lage an dem betreffenden Frontabschnitt besonders gut analysiert hat.